Unter denen, die die Verhältnisse im Lande kennen und die Wahrheit nicht zu verbergen brauchen, ist nur eine Stimme darüber, dass der Hebräer der eigentliche Träger der russischen Revolution ist. Er ist der Agitator, der Aufreizer in Versammlungen und in der Presse, der Anführer der naiven, aufgewiegelten Arbeiter- und Bauernscharen, der sich aber meist heimlich beiseite zu schieben weiß, sobald die aufgereizte Menge zum Angriff gebracht ist und die Kugeln des Gegners gefährlich werden. Doch verleiht ihm der fanatische Hass gegen Staat und Obrigkeit nicht selten auch den Mut, die eigene Persönlichkeit einzusetzen. Juden waren die eifrigsten Bombenfabrikanten und Bombenwerfer, und wo sie sich durch die Masse überlegen glaubten, waren sie auch eifrige Pistolenschießer aus dem Versteck heraus. Die russische Revolution 1917 bis 1919 ist das ausschließliche Werk russischer Juden. Die sogenannte Sowjetregierung der Bolschewisten, welche es fertigbrachte, in einem Jahr die Industrie Russlands zu vernichten und in diesem Agrarstaat durch Hungersnot Millionen dahinraffen zu lassen, besteht mit verschwindenden Ausnahmen aus Juden in russischer Namensverhüllung. Fast jeder sogenannte Arbeiter- und Soldatenrat setzt sich bis in die kleinsten Nester in der Regel aus einem Juden oder einer Jüdin und einigem Gesindel zusammen. Unter jüdischer Führung erfolgten die Raubzüge ins Land. Augenzeugen berichten, dass die Horden am scheußlichsten wüteten, wenn sie von Jüdinnen geführt wurden. Das Ergebnis der vierjährigen, unumschränkten Herrschaft des Judentums über ein Riesenreich ist dessen Zerstörung bis auf den Grund.